Hallo und schönen guten Tag, liebe Leute, zu einem sonntaglichen Videocast mit Tok Tok Fox. Die gute Frau Sarah Borini ist da und ich, der Henrik. Hallo Zuschauer, hallo Sarah. Hallo. Hallihallo. Hi. Wir sind sogar fast pünktlich. Ich mag es kaum. Es ist ja, das gibt's ja gar nicht. Ich hätte eigentlich jetzt nach dem halben Stunden Geplänkel gedacht, dass ich jetzt sage, oh, ich weiß nicht so recht. Aber es ging ja alles gut. Ja, dir geht's gut? Mir geht's auf jeden Fall gut. Ich habe 1,5 Kaffee Intus. Das könnte sich noch als gute oder schlechte Idee herausstellen. Das habe ich leider nicht mehr geschafft. Das ärgert mich immer noch so ein bisschen. Aber danach gibt es den Belohnungskaffee. Ganz bestimmt dann. Kaffee. Oh, ehrlich. Ja, ich habe. Es ist einfach. Die Spielesucht zehrt einfach an mir. Und das ganze Wochenende kann ich schon irgendwie. Schlafe ich weniger, sondern spiele mehr Stardew Valley. Stardew Valley, okay. Man kommt zu nichts anderem mehr. Ja, Harvest Moon, ne? Ach so, ja, das sind diese, das ist ein Suchtspiel, was noch nicht zu mir vorgedrungen ist. Ich habe es gestern wieder mit The Witness versucht. Es ist aber echt schlimm, weil ich habe auch so ein bisschen Motion Sickness. Abgesehen von dem ganzen Puzzle lösen und denken und sich blöd vorkommen, ist es halt so, ich guck dann weg für ein paar Minuten und mir geht's echt schlecht. Also es scheint ja wohl so ein Phänomen zu sein bei The Witness, dass ganz vielen Leuten ganz schlecht wird. Aber man guckt doch immer nur auf Panels und denkt dann immer, okay, das muss da lang. Ja, aber es gibt eben ganz, ganz viele Variationen und diese Art und Weise, wie die Variationen dann irgendwie passieren, sind erstaunlich. Ach nee, das ist überhaupt nichts für mich. Also da muss ich wirklich, ich habe mir so ein Video dazu angeguckt, habe gesagt, nee. Nee. Ja, man muss sich natürlich dafür begeistern können, das stimmt. Wie damals dieses Mist, oder Myst, wie das hieß. Boah, Myst. Fürchterlich. Ja, das war damals war ich auch überhaupt nicht so Fan, weil es redet keiner mit einem. Und ich hatte das ganz schade, dass da keine Story in dem Sinne da war. Aber bei The Witness ist es eher so ein... Ich glaube, das ist eher so ein Erlebnis, das will dich fordern und es gibt dir dann auch tatsächlich Videoausschnitte, die man da finden kann mit und so. Dann soll dir da, glaube ich, eine große Message soll dann in deinem Kopf da überbracht werden. Ach, siehst du, habe ich sogar gesehen wegen deinem Webcomic. Das ist sogar, hätte ich jetzt eigentlich wissen können sogar, aber das hat mir auch dann so, da habe ich mir gedacht, nee, ich fange das gar nicht erst an. Nee, ich glaube, wenn du da nicht Bock, das ist total, also wir hören gleich auf, über Spiele zu reden und reden dann schnell wieder über Comics. Aber das ist auf jeden Fall so, du fühlst dich im einen Moment wie der König der Welt, das hochbegabte Genie, das ist so, warum sitze ich hier eigentlich auf dem Sofa, wenn ich dieses Rätsel lösen konnte? Warum arbeite ich nicht bei der NASA? Und im nächsten Moment so, Sabba. Und deswegen spiele ich lieber Stardew Valley, weil da weiß ich, Schweine streicheln und Kühe melken, das kann ich, das liegt mir im Blut. Da weiß ich, wovon ich spreche. Ja, Animal Crossing, lang nicht mehr da gewesen. Ja, ich muss in der Nachbesprechung, muss ich dich damit noch ein bisschen hypen. Das tut mir leid. Ja, das Schlimme ist ja, dass du mich nicht hypen musst dafür. Das ist ja das Schlimme. Ich versuche mich ja nur gewalttätig von sowas fernzuhalten, weil ich kenne meine Anfälligkeit dafür. Aha. Ist es denn, habe ich dich noch nie gefragt, ist das denn eigentlich dann bei Comics dann auch so, dass du dann irgendwie so Impulskäufer dann irgendwie machst? Wie kaufst du Comics? Wo wir jetzt bei Empfehlungsrunden sind, das ist nämlich eigentlich der heutige Grund, warum wir uns nochmal zusammengesetzt haben, dass wir überlegen, so Mensch, so Comics, was kann man empfehlen, aber wie kauft eine Sarah Comics? Naja, viel passiert tatsächlich so über Twitter, also ich muss ganz offen zugeben, dass ich das dann doch, dass dann da irgendwie so Empfehlungen hängen bleiben. Und ich habe den Vorteil, dass ich ja das Artwork sehen kann und da schon mal wenigstens ein bisschen sondieren kann, so gefällt mir das nicht. Ja, ich gehe tatsächlich sehr selten noch in Comicläden, weil ich einfach nicht dazu komme. Das heißt, es sind eigentlich nur so Online-Empfehlungen. Und dann auch so sofort gekauft, zack, oder? Ich warte schon manchmal aus, aber kommt auch darauf an, ist es jetzt ein Trade Paperback, ist das was Teureres oder ist das irgendwie jetzt ein Heft für 3 Euro? Dann bin ich da natürlich mehr gewillt, mal eben zu gucken. Also jetzt so einen großen, was gibt es da zum Beispiel von Chris Ware, Building Stories? Das ist ein Comic, der ist in so einem, du musst dir das vorstellen, in einem Brief, nee, in so einem Spielekarton, Oh, wie so ein Spiel. cool. Es ist richtig toll, da sind auch verschiedene Schnipsel und verschiedene, also fast wie so ein Spielbrett und Zeitungen und Bücher und verschiedene Geschichten dieser Geschichte in verschiedenen Formaten. Und so ein Ding, das kostet, weiß ich nicht, wie viel. Das kostet vielleicht auch mal 50 €. Ich will mich da jetzt nichts vertun. Vielleicht ist es auch ganz furchtbar billig. Aber da warte ich natürlich dann auch etwas ab. Also da bin ich nicht so impulskäufrig. Wenn ich so überlege, wenn ich mir jetzt Comics so hole, dann läuft das tatsächlich sehr viel über Empfehlungen ab. Oder ich hoffe, dass mich das Artwork vorne nicht verarscht. So, dass die Story im Endeffekt auch was ist. Weil manchmal habe ich das dann so, dann guckst du dir was an, denkst du, boah, geil, liest du rein und merkst so, irgendwie holt mich das storytechnisch nicht ab. Ja, das passiert halt, ja. Und wenn es, ah, oh, die Geschichte kann auch so gut sein, wenn mich das irgendwie so storytechnisch nicht abholt, dann. Oder meinst du jetzt Und, Artwork-technisch? also wenn ich jetzt vorne das Cover sehe soweit und denke mir so, also einerseits ist die Enttäuschung immer dann so, ich gucke dann rein und denke mir, oh, das sieht ja gar nicht aus wie da vorne. Und aber das geht dann meistens noch. Aber wenn ich dann wirklich gar nichts mit dem Zeichenstil dann drin anfangen kann oder mich das total stört, Ja. dann wird es schwierig, sich auf die Geschichte einzulassen. Dann, Ja, ich habe gesehen, dass bei mir das immer total individuell ist. Also ich habe früher immer gesagt, so ja, meistens ist das Artwork mir dann auch ein bisschen egal, wenn die Story richtig gut ist. Aber ich habe doch gemerkt, dass es nicht ganz stimmt. Es gibt Das ist ein super bestimmter Punkt, ne? Stories. Ja, genau, es gibt so einen Punkt, wo ich dann auch so sage, ich lese es nicht gerne und nicht flüssig und ich komme nicht rein, weil es mich tatsächlich auch nicht abholt oder ich den Stil hässlich finde. Also es muss auch nicht alles immer schön im Sinne von schöne Figuren gezeichnet sein, aber es gibt halt auch experimentellere Sachen. Da wird es mir ein bisschen schwer gemacht. Ja, also ist nicht für mich eine Grundbedingung so, dass ich dass das Artwork total egal ist. Das stimmt nicht. Nee, also kriege ich auch nicht so ganz hin. Und sich dann durchquälen. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel das, ich habe angefangen mal, das ist jetzt nicht direkt eine Empfehlung, weil ich nicht so ganz damit warm werde, Drifter angefangen und fand das zeichnerisch total stark, aber irgendwie kommt das dann mit der Geschichte dann irgendwie nicht so ganz um die Ecke. Was ich schade finde, weil ich es Ist eigentlich das gerne Ja. weiterlesen würde. Ist das von Nick Klein, dem. Richtig. Also, du disst jetzt hier aus der Kasseler Homebase Ja, einen das ist, anderen Kassler. ist taktisch unklug, ja. Nee, es ist, Allen Dingen, weil er so weit weg, also weil er in L.A. wohnte oder so. ja, da wurde, er kommt nur mal so kurz mal so zum Einkaufen vorbei. Ja, macht er wahrscheinlich nicht. Schuhe kaufen. Ja. Die High Society Waschbären Die dort. kommen dann alle zu uns nach Kassel, ja. Ja, da ist es so, ich finde es optisch ist es total schön geworden, so, aber irgendwie storytechnisch schafft es mich noch nicht abzuholen und Also da ist die deswegen. Story. Nee, Okay. ich weiß halt, ich kann mir noch nicht so wirklich. Das greift mich nicht. Man hat es ja so häufig so, fängst was an zu lesen und es fängt dich an zu greifen und denkst so, oh, hoffentlich geht's nicht vorbei. Aber da ist Ja. es halt so, ich fühl mich die ganze Zeit so, als ob ich was nicht verstehe, obwohl mir der Comic erzählen würde, so, hallo, ist doch logisch. Es ist eine Science-Fiction-Welt mit so ein bisschen Western-Einflüssen und dies und das ist das Imperium, das ist die Föderation und so. Und ich fühle mich immer so, als hätte ich irgendwie so in Ausgabe 5 angefangen zu lesen. Und das ist dann immer. Ja, das kenne ich. Also es ist manchmal so, dass ich merke, es ist bei mir eine Tagesform gewesen. Ich habe zum Beispiel Tokyo Ghost von Rick Remender und Sean Gordon Murphy habe ich angefangen beim ersten Mal und ich habe nichts kapiert. Dann haben mir so viele Leute gesagt, so, nee, jetzt liest das doch nochmal, das ist echt ganz gut. Und ich habe gemerkt, Remender packt einfach so viele Innuendos, also so Andeutungen rein und spielt unheimlich damit, dass der Leser sich selbst die Geschichte finden muss. Aber sie ist zu kapieren. Sie ist halt nur nicht einfach so runterzulesen, sondern sie fordert dich etwas. Dann habe ich das zweite Mal angefangen und dann habe ich gemerkt so, ah, it's me, it's not you. Okay, aber dann, um den Bogen wieder zu den Empfehlungen zu spannen, ist das ja auch immer dann so ein bisschen schwierig. Dann auch dann eventuell, auch wenn man selber was gut findet, dann andere darauf zu, also das wird nicht für jeden immer was sein. Weil Nee, natürlich nicht. einerseits ist, wie vorhin gesagt, beim Cover und so, was man dann da drin sieht, so ist es halt schwierig, wenn man dann sagt, kann vielleicht gut sein, aber kann ich mir gar nicht angucken. Und dann auch so mag man irgendwie. Also ich habe zum Beispiel heute was vorbereitet, was man vielleicht eher kindlich betrachten würde, wollen würde und süß und eins, was eher derbe und Fantasy-mäßig gezeigt ist, gezeichnet ist. Und wenn man natürlich sowas da nicht mag, dann sind meine Empfehlungen vielleicht heute nicht so gut, aber du hast bestimmt sehr, sehr gutes Programm dazwischen. Ich Vielleicht wollte ist. gerade sagen, so, hey, das ist bei mir ganz ähnlich. Oh. Sonst zeig Nee, immer. ist es nicht ganz, aber es ist natürlich immer subjektiv. Das kann man gar nicht verhindern. Was hast du denn heute mitgebracht? Willst du anfangen mit Soll was ich Schönem? alle drei erstmal allgemein nennen? Naja, wenn wir Oder. den über. Nee, lass mal den. Machen wir mal den Überraschungseffekt. Okay. Das doppelt haben wir ja nicht, insofern. Ich überlege nur gerade, mit welchem ich anfange, aber ich glaube, ich hole jetzt mal. So, okay. Ich habe hier Oh. Hellcat. Hellcat ist bei mir erstmal so eine guckt's euch mal an Empfehlung, denn ich selber habe erst ein Heft gelesen, fand das aber so amüsant, dass ich das definitiv empfehle, das so mal ins Auge zu fassen. Hellcat ist ein Marvel-Comic, geschrieben von der kanadischen Schreiber und Zeichnerin Kate Leith und gezeichnet von, ich glaube, sie heißt Brittany Williams. Und Hellcat ist ein Charakter, der schon super alt ist eigentlich. Also der ist aus den, ich suche mal ein Bild, der ist aus den 40ern. Das ist. Ich kann mal eigentlich. Können wir das sehen? Ja. Okay. Also Hellcat ist eigentlich eine Figur aus den 40ern schon erfunden. Und sie war früher, wie man das hier auch sieht, auch Teil von Romance-Comics. Also so etwas kitschigeren Liebes- oder ja, Romance-Comics halt. Die damals auch entworfen wurden, um eine weibliche Leserschaft Ich hab's geahnt, ja. anzusprechen. Ja. Und natürlich sind das dann auch so ein bisschen Figuren, die etwas in Vergessenheit geraten. Wie schaffe ich das jetzt nicht zu spoilen? Du kennst sie auch. Hellcat heißt nämlich in ihrem Alias Patsy Walker. Kommt dir das bekannt vor? Patsy Walker sagt mir was. Ach, Patsy. Ja, Patsy. Ja, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Also es ist nicht ganz dasselbe, aber Patsy Walker findet auch einen Auftritt in Jessica Jones. So viel dazu. Es wird aber nie wirklich thematisiert so richtig. Das Einzige, was vorkommt, ist, dass Hellcat hier in diesem Comic, aka Patsy Walker, auch eine Mutter hat, die Romance Comics und Romance Novels zu ihr schreibt. Also das ist etwas, was sie natürlich auch nicht so toll findet. Sie geht halt irgendwie, also sie wird dauernd damit konfrontiert, dass es halt diese romantische Buchserie mit ihr gibt als Hauptfigur, die ihre Mutter veröffentlicht und eine gute Freundin, also die ihre Mutter schreibt und eine gute Freundin veröffentlicht. Und das nervt sie natürlich total. In der Zwischenzeit hat Hellcat erstmal Fähigkeiten, die mir noch nicht so hundertprozentig klar sind. Also es wird ziemlich deutlich eigentlich gesagt, vielleicht ist es aber nicht so, also vielleicht ist es auf den ersten Blick nicht so spektakulär. Es heißt, Powers include butt kicking and butt punching, which she learned on the moon and more. Also wird nicht so ganz hausieren gegangen, gleich in der ersten Ausgabe. Look at me, ich kann mit Lasern Augen auf Einhörner schießen. Das nicht jetzt. Genau, vielleicht ist es auch etwas, was ich noch rausstellen kann. Eine zweite Fähigkeit ist, dass sie mystische Energie aufspüren kann. Das heißt, sie kann Superkräfte von anderen Figuren aufspüren. Und was ich also auch ganz süß finde, ist, lass mich das mal finden. Ich liebe nämlich, ich liebe She-Hulk. Und She-Hulk kommt auch in der Serie vor. Sie ist dann Patsy Walkers Boss. Kann man das hier Ja, irgendwie sehen? so passt es. Hier sieht man die beiden in einer Bar. Sie sind also auch irgendwie BFFs. Und She-Hulk ist eine Anwältin, die die Patsy Walker auch als Detektivin anstellt. Aber wie sich im Laufe dieses ersten Heftes herausstellt, hat sie eben leider keine Aufträge mehr für sie. Und das Ganze ist so konzipiert, dass es ein All-Ages-Comic ist. Aber wie Kate Leith auch im Nachwort sagt, das bedeutet nicht, dass es nur für Kinder ist. Also es ist sogar so, dass ich sagen würde, es ist einfach für Leute, die Spaß haben wollen. Es spielt also super oft mit den Designs. Es gibt öfters mal so Chibi-Varianten, also das heißt so Oh. kleine, ja, irgendwie so Varianten, wo Hellcat dann nicht mehr, also so aus ihrem eigentlichen Stil rausbricht. Mal kurz gucken, was es hier noch gibt. Also es ist ein super bunter Stil und sehr, sehr fröhlich. Es wird hier halt auch oft so diese kleinen Sachen hier so eingebaut, wie mit der Katze und so. Also es bricht schon raus und es hat fast schon so manga-eske Ja, Momente. ja. Ja, und Patsy Walker wird halt in diesem Heft damit konfrontiert, dass sie irgendwie keinen Job mehr hat und dass sie jetzt aber sich überlegen muss, wie sie ihr Geld verdient. Und da kommt ihr halt eine Idee. Und das ist eigentlich auch schon die erste Seite, insofern ist es auch nicht gespoilt. Und zwar Super Temp, The Patsy Walker Agency for Heroes and Other Cool Friends. What are in need of work? Also Other cool friends. ja, ihre Idee ist halt eine Zeitarbeitsagentur für Superhelden aufzumachen. Das ist ja Und komisch. ja, es kommen halt dann jede Menge Figuren noch drin vor, die man eben kennt, wie She-Hulk, noch ein anderer Typ, der irgendwie, wie heißt es nochmal, Telepathie betreiben kann. Und sie wendet den dann so ein bisschen zum Guten hin. Es ist jetzt aber kein, also es ist das Gegenteil von einem düsteren Batman-Comic. Das ist wirklich ein fröhlicher, sehr humorvoller, bunter Spaß. Und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Das sieht halt einfach aus wie etwas, wo sehr viele, also so eine hohe Gagdichte auch vorkommt. Und was ich eben auch, naja, es ist so ein bisschen so abseits von vielen Klischee-Superhelden-Geschichten. Ja, das ist weniger Pathos und mehr Schwerpunkt auf Humor gelegt wird. Und ja, ich fand es jetzt nicht unbedingt was für Kinder, also um nochmal auf dieses All Ages zurückzukommen, Weil? sondern ja, also ich glaube einfach nicht, dass es nicht für Kinder geeignet wäre, aber ich glaube, manche Sachen werden die vielleicht einfach nicht verstehen. Also sie sind hier in dieser Buchhandlung und Patsy Walker liest zum Beispiel Butts. Das ist ja jetzt überhaupt nichts Schlimmes oder sowas. Abgesehen davon ist es halt auf Englisch. Also ich sehe noch nicht, dass das in Deutschland rausgekommen ist. Ich glaube, es kommt jetzt bald Ausgabe 4. Okay. Ich hoffe darauf, dass der She-Hulk, dass die ihre Anwaltskräfte noch einsetzen kann. Weil das ist halt auch natürlich immer sehr lustig, dass sie einerseits juristisch auf rechtlich standfesten Grund sich bewegen muss, aber gleichzeitig ist sie natürlich auch der Hulk. Also, sie wird schon auch ausflippen. Ist denn der Skihike dann eigentlich dann immer grün? Weil ich habe die neuen bisher immer nur grün gesehen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Aber auch in früheren Geschichten, also nicht von jetzt Kate Leith gezeichnet, in der eigenen Serie, die es auch vor ein paar Jahren gibt, habe ich sie auch immer in einer nicht, also in einer grünen Form gesehen. Und ich glaube, es ist ja irgendwie Hulks Cousine oder so. Oder, ach, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Vergesst alles, was ich dazu gesagt habe. Ich bin kein Superhelden-Verwandtschafts- und Freundschaftsgrad-Experte. Vielleicht ist bei ihr mit dem Serum irgendwas falsch gegangen, schief gegangen, im Gegensatz zum Hulk, wo alles Da super ist alles gelaufen ist. richtig, genau. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, wenn ihr solche Serien mögt wie Miss Marvel oder eben vielleicht auch Red Queens oder die neue Bad Girl-Serie, dann könnte das den Nerv treffen, weil es ist halt einfach fröhlich. Nicht kitschig und es macht Spaß, halt einfach. Ich glaube, das würde sogar Das. meinen Nerv dann treffen, weil das neue Bad Girl wollte ich sehr, sehr gerne lesen, habe es noch nicht gemacht. Miss Marvel, die erste habe ich gelesen, den fand ich sehr, sehr gut. Der hat schon Ja. Spaß gemacht, auch eine schöne Grundstimmung so und auch ein Ich fand bisschen sogar den den zweiten Band Themen. noch besser. Noch besser, dann muss ich den Ja. instant kaufen noch. Ist ja wieder frisch Monatsanfang, da kann man ja wieder alles Geld auf den Genau. Kopf hauen und dann noch nichts mehr zum Essen haben. Ach, Yeah! Essen. Dieses lästige Essen, Stoffwechsel, finde ich eh total überschätzt. Das macht nur arm. Na, tu mal nicht so, als ob du nicht auch gerne essen würdest. Ich esse auch sehr, sehr gerne. Ja, aber alles, was dazugehört, irgendwie, das, da muss man wieder einkaufen, da muss man Geschirr spülen, da muss man wieder auf Klo rennen, da muss man wieder was essen, weil der Magen knurrt. Es ist alles immer so Ist lästig. anstrengend, ne? Man möchte eigentlich Ja. nur liegen bleiben und nur so Schläuche, so leckere Schläuche. Genau, bei Monkey Island 2, Genau. dieser Genau der. Gouverneur. Der begegnet mir irgendwie in letzter Zeit häufiger. Ich weiß auch gar nicht, warum, du. Vielleicht steht er für unsere Generation. Ich weiß es nicht. Generation Fettschlauch. Ja. Das Bild kriege ich jetzt auch erstmal wieder nicht aus dem Kopf, so für heute. Ja, das war Hellcat. Glaube ich, Ich trifft würde mich. da jetzt das einfach nochmal weiter probieren mit der Serie. Vielleicht hat das euer Shop oder ihr müsst das irgendwie erst vorbestellen, weil bei mir beim Online-Andi, bei Andis Comic Express, war die Nummer 2 jetzt schon vergriffen. Aber ich denke, ich frage jetzt einfach nochmal nach. Also gibt es noch gar nicht so lange, das ganze Ding. Ist noch gar Nee, nicht so. irgendwie letztes Jahr November oder so kam die 1 und Kate Leith ist halt schon mit ihrem Webcomic Kate or Die und anderen Sachen, wo sie mitgewirkt hat, ist sie schon auch bekannter. Ja, also ich glaube, dadurch hat es auch ein bisschen Aufwind bekommen, dass viele halt gesagt haben, so, oh mein Gott, es gibt halt schon wieder eine Webcomic-Zeichnerin, die jetzt für Marvel was macht. Das ist ja irgendwie auch mal ein interessanter Ansatz. Gut, dann habe ich was nicht minder Süßes, vielleicht sogar noch süßer, noch da. Es ist wirklich, also ich bin ein bisschen anders drauf gestoßen. Muss ich einmal ganz kurz zu sehen, dass ich das hier in ein vernünftiges Format bekomme. Wo haben wir es denn? So. So, mache ich es einfach so. Mache ich es ganz billig über die Videofotoanzeige. So, das ist Bee and Puppy Cat. Und Bee and Puppy Cat ist super sweet. Super, super sweet. Ist gemacht worden oder ist erdacht worden von Natascha Allegri. Und Natascha Allegri arbeitet auch bei Cartoon Hangover. Beziehungsweise, die haben da noch so ein, wie ist das zweite? Die haben noch so ein Comic-Verlag. Frederator nennt sich das Ganze. Und das gute Ding, also sie arbeitet halt auch an Adventure Time und sie hat sich dann irgendwann mal so gedacht, so, ich habe Bock auf was Eigenes und ja, hat dann Bee and Puppy Cat angefangen über den Kickstarter, hat dann eine Serie produziert und es gibt halt auch Comics dazu, noch gar nicht so viele. Es gibt da erst zwei Volumes zu, jeweils so fünf, sechs Ausgaben, Fassen von unterschiedlichen Leuten gezeichnet, aber Natascha Allegri ist da, sage ich mal, hauptverantwortlich mit dran. Die hat zum Beispiel auch hat viel mit dieser Fiona-Geschichte bei Stay. Adventure Time Ach so. gemacht. Okay. Und ich mach's mal ein bisschen kleiner hier nochmal irgendwo mit Ach an die so, ich sehe jetzt Seite. das Bild gar nicht, aber vielleicht liegt das ja auch in Nee, meiner es ist, weil View. ich das gerade geteilt habe, weil wenn ich das jetzt teile, ich kann es natürlich auch mal probieren. Ich habe nämlich noch ein zweites schönes Bild vorbereitet. Bildschirmübertragung, natürlich. Es ist Also jetzt der ein bisschen Stil ist Layout schon hier. recht Adventure Time verwandt. Total. Also Adventure Time ist halt so das große, schöne Vorbild, sage ich mal, vom Zeichenstil. Man sieht das halt schon. Es ist schon auch ein bisschen bescheuert. Und es ist von den Charakteren halt unglaublich süß gemacht. Du hast halt Bee, die ist halt eine junge, ja, so irgendwie, ich glaube so um die, das ist schwierig zu sagen. Es wird nie gesagt, wie alt sie ist. Mit dem Stil, Mit das ist 20, wirklich. 30, sowas irgendwo da, dazwischen, ist sehr, sehr, sehr, sehr lustiger Charakter und hat irgendwie das Pech, dass sie ständig bei minder bezahlten Jobs rausfliegt. Kommt dann irgendwann auf Puppycat. Nochmal ein zweites Bild auf. Findet, also Puppycat fällt quasi auf sie drauf. So, und ist dann irgendwie, die zwei sind dann halt einfach dann so zusammen und es ist alles okay. Sie hat auch Bi hat einen kleinen Freundeskreis, die sind alle ganz lieb und herzlich zueinander. Und mit Puppycat ist halt irgendwas. Puppycat spricht auch über so eine, hat halt nicht nur eine normale Stimme, sondern das habe ich mir, wie hieß diese Software? Vocaloid. Das ist quasi, also die Stimme spricht nicht einfach nur, sondern wurde gleichzeitig unterlegt mit einem Soundeffekt, mit einer Melodie. Und deswegen ist alles, was Puppycat spricht, klingt wie japanisch rückwärts gesungen in Computerstimme. Und das ist Mann. ganz, Also ganz großartig. mich erinnert das sofort an, also natürlich an so japanische Serien, zum Beispiel Doraemon. Kennst du das? Nee. Diese dicke blaue Katze, die halt schon fast nicht mehr als Katze zu identifizieren ist. Die sieht fast aus wie eine Robbe. Die hat so ein Glöckchen und die ist schon so aus den 80ern oder sowas. Also das Glöckchen ist ja hier sogar auch bei Puppycat. Was aber auch so voll. Also es ist nicht Hello Kitty-mäßig, aber Doraemon ist, glaube ich, auch so eine Kultfigur. Und das erinnert mich jetzt hier gerade total daran, an auch so japanophile ja, Animes dieser Art, auch wie die Oberschenkel von ihr gezeichnet sind. Es ist so irgendwie so ein 80er-Jahre. Ach oh Gott, wie heißt der jetzt nochmal? Der berühmte Astro Boy, so Ah, ein bisschen ja. Stil, so. Ja, stimmt. Astro Boy hatte ich jetzt noch nicht im Kopf, aber wo du es sagst, stimmt. Also es ist ja schon, geht so ein bisschen in die ganze Manga-Anime-Ecke. Und ja, die beiden haben halt so ein bisschen das Problem erstmal, dass da Bee ständig gefeuert wird, dass sie halt kein Essensgeld haben und so. Und Puppycat, irgendwie ist sie so, ist ein bisschen verzaubert. Also er ist auch öfters mal stinkig und so, aber. Also es könnte sich rausstellen, dass der gar nicht in Wirklichkeit eine Katze ist, Nee, es sondern. ist auch so ein Mischding zwischen Hund und Katze, deswegen Puppycat. So ganz komisch. Ach Und ja, so, da habe ich auch jetzt habe ich erst, das hat das. bei mir auch gedauert, sehr, sehr lange sogar. Na, Und jetzt Catdog. sie sind quasi in einem, sie machen quasi transdimensionale Aushilfsjobs. Natürlich, was auch Das sonst? müsst ihr euch dann so vorstellen, dass dann plötzlich so ein Brief dann halt auftaucht und oder mal das Glöckchen von Puppycat irgendwie anfängt wild zu blinken und dann sind die in so einer transdimensionalen Zwischendimension erst und kriegen dann einen Job zugewiesen, zum Beispiel, ja, also auf dem Planet der Katzen, ihr sollt da bitte hin und euch als Katzen verkleiden und streicheln lassen. So, und das macht ihr den ganzen Tag und dann werdet ihr am Ende bezahlt. Und Also es ist auch storymäßig bisschen Adventure Time total, durchgedreht. total wird, total lustig. Also ich habe wirklich Tränen gelacht, geweint, weil das so schön gemacht ist. Hört sich auch echt bescheuert an. So wir, es gibt durch den erfolgreichen Kickstarter, sehr, sehr erfolgreichen Kickstarter sogar, gibt es jetzt 5 Folgen, die man auf YouTube auch ganz normal gucken kann, ohne dass man sich kriminell machen würde. Und es gibt Also ist halt es denn ein Comic oder Also Comic und Beides. Trickfilm. Beides. Okay. Die Comics bestehen dann allerdings, ich mache das hier nochmal mal wieder weg. Die Comics bestehen in dem Moment allerdings mehr aus, wie soll ich sagen, also Volume 1, den ich jetzt hatte. Der Volume 1 zum Beispiel, den kann ich jetzt, ich kann mich leider jetzt hier nicht ganz so groß machen, oder? Ich gucke mal. Nein, ich kann mich eher kleiner machen. Das ist doof, deswegen hatte ich die Bilder vorbereitet. Aber man hat zum Beispiel recht unterschiedliche Stile von unterschiedlichen Leuten, die das gezeichnet haben. Also es ist nicht alles von Allegri. Ah, okay. Und die Storys sind auch mehr oder weniger nur so kleinen Snippets dabei gewesen. So eine Anthologie irgendwie dann eher. Genau. Man hat dann aber zum Beispiel Hat sie sowas. da auf einmal einen Bart? Ist sie als Baby mit Schokoladenpudding. Und das hat sie als Okay. T-Shirt. Und dann hat sie sich ausgeschlossen und dann lacht ein Vogel über sie. Oder? War das nicht so? Ich muss mal gucken. Sie finde ich den Vogel noch? Ja, stimmt. Puppy Okay. Cat gotta help me. Das ist großartig. Der Vogel. Wow. Ja, Puppy Cat wirkt. Also es ist ja auch immer so eine große Tradition, dass so Figuren, die eigentlich total niedlich sein sollten, wie dieses Puppy Cat, dass sie dann irgendwie so große Zyniker sind oder so. Ja, und der kann auch irgendwie mit Lasern schießen irgendwie. Er hat auch Natürlich schon kann er ein das. riesiges Burgerwesen weggelasert und eine Ratte irgendwie weggelasert und hat irgendwie ein Faible für Lederjacken. Und also es ist halt irgendwie ganz, ganz wirr und es ist halt, es kratzt so einen Spot in meiner, in meinem Herzen, in meinem, oh, ich brauche süße Sachen. Und Ja. hat mich total gefangen. Ich weiß nicht so recht, warum die neuen Folgen jetzt nicht rauskommen. Weil die hatten noch sowieso so ein paar, es ist eine Serie halt schon da, die allerdings wirklich auch nur im Internet ausgestrahlt werden. Und es sollen eigentlich noch ein paar kommen. In der Zwischenzeit würde ich wirklich empfehlen, sich mal so ein Volume mal dann nochmal als Überbrückung mitzunehmen. Hat gekostet gar nicht viel, $15. Wo ist das erschienen? Weißt du das? Das ist über diesen Fredrenter, über diesen Comic Hangover direkt erschienen in Ach dem so, Moment. okay, Also die verstehe. hängen irgendwie so zusammen und also ich glaube, Cartoon Hangover ist für die Cartoons an sich zuständig und Frederator ist quasi der an sich der Comic dann Ableger in dem Moment. Okay. Und ja, ich fand's total schön. Sollte man sich mal angeguckt haben, das Ganze. Das klingt auf jeden Fall was für Adventure Time, Freunde. Total, total. Also das ist einfach nur an sich süß und auch so der Cast an Freunden, das ist mir aufgefallen, sofort ist recht divers. Und auch Puppy Cat ist jetzt nicht irgendwie so ein dünner Hering, sondern die hat halt schon mal die geschenkelt so. Also die haben halt schon bewusst drauf, glaube ich, geachtet, dass die halt einen diversen Cast mit einführen, obwohl ja an sich schon alles in dieser Welt total, total neu und Surreal, surreal so. und alles ist. Und haben sich gedacht, na gut, den Part, den man halt nachvollziehen kann, den machen wir halt schön divers und fand ich schön. Haben sie schön gemacht, das Ganze. Ja, cool. Also es klingt, ist ja irgendwie interessant, weil das auch wie so ein All-Ages-Ding klingt, woran man aber ebenso als Erwachsener. Oder meinst du, dass es dann auch Ja, also es manche ist. Gags sind da grenzüberschreitend? Ich müsste überlegen, ich glaube, es gab so einen perversen Krebs immer. Es gab so einen perversen Krebs, die gehen ans Wasser und der will immer. Ich glaube, der war so ein Schnappen. bisschen. Ja, irgendwas war da. Ich erinnere mich da grob. Also man kann das, glaube ich, machen. Aber und es wird jetzt nie irgendwie pervers oder einer sagt, du Arsch. Aber ja, man muss Okay, schon dann mit Vorbehalt. mit. Das vielleicht lieber als Erwachsener nochmal selber durchlesen, bevor man das dann weiter verschenkt Also an ich denke mal, Gemischte. wenn man vorher nochmal durchguckt, glaube ich, geht das ganz gut klar. Also es ist ein schöner Einstieg, denke ich mal, auch für Leute, die vielleicht Comics, ja doch. Vielleicht, also der Volume jetzt dadurch, dass die sehr unterschiedliche Zeichner mit dran geholt haben. Der eine gefällt mir mehr, der andere weniger so. Hauptsächlich von der Natascha Allegri gefällt mir immer noch der Stil am besten. So, aber dann, dass man mal auch so ein bisschen guckt, worauf man dann so Bock hat. Also finde ich gut. Doch, kann man mal gut machen, auf jeden Fall. Ja. Klingt auf jeden Fall lustig und nach auch meinem Ding. Wundert mich, dass du es das noch nicht gesehen hast, um ehrlich zu sein. Ja, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht. Gehört hatte ich es schon mal, aber ich hatte da jetzt irgendwie das nicht verfolgt. Oh, ist großartig, schön. Ah, also, die ganzen Links und so weiter machen wir wie gewohnt dann in die Box unten rein bei der YouTube-Folge dann. Yeah. Ja, jetzt hast du noch was Süßes da. Ja, wenn du willst, kann ich mit was Süßem weitermachen. Ich kann aber auch mit was mit was Gruseligerem Oh ja, oder was Gruseliges. Horrormäßigem. Ach ja, nach unserer letzten Folge ist auch was Gruseliges auch nochmal schön. Okay, dann hole ich jetzt heraus. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen eklig. Also es ist ein Kontrastprogramm zu gerade. Schluck. Also nicht erschrecken. Hier ist erstmal, auf dem Oh. Cover sieht man schon mal viel Haut. Ist, das erinnert mich jetzt gerade eben an Evil Dead so ein bisschen. Hat nichts damit zu tun. Also ich sage erstmal, was es ist. Es ist Harrow County, von Cullen Bunn geschrieben und Tyler Crook gezeichnet. Cullen Bunn kennt man vielleicht von Sixth Gun, ein Supernatural Western von Oni Press. Und Harrow County ist, was man sagen könnte, Gothic Südstaaten Horror. Aber das Witzige dabei ist, dass es eben auch einen Stil hat, der einerseits total eklig, gruselig, fies ist. Ich suche jetzt mal hier was raus. Andererseits spricht es auch irgendwie weibliche Leserschaft an und es kann auch total charmante Figurenzeichnungen haben. Und ich sage erstmal, worum es geht. Also es geht um diese junge Protagonistin, die man hier sieht, Emma. Wie kann ich denn hier kurz mal ein Close-up? Das ist Emma. Sie wohnt auf einer Farm, auf einem Bauernhof zusammen mit ihrem Vater. Und sie steht kurz vor ihrem 18. Geburtstag und eigentlich ist alles ganz okay, bis darauf, dass es auch seltsame Missbildungen gibt bei den Farmtieren, also bei den Kühen. Da, ja, irgendwas braut sich zusammen, denn auch sie überhört sehr oft Gespräche von ihrem Vater und anderen Bewohnern, was eben zum Beispiel diese Verformung, diese missgebildeten Tiere angeht. Und es gibt auch einen Wald, der ganz nahe liegt, in dem sehr seltsame Sachen passieren. Also es leben dort Monster, Zombie-Figuren. Ich suche das mal gerade raus. Oh. Ja, also es ist schon echter Horrorcomic, aber es ist halt ein Min nee, nicht mehr Minderjähriges, eine junge Protagonistin dabei. Jedenfalls entdeckt sie natürlich mit ihrem 18. Geburtstag, wie das halt immer so stattfindet, dass es einen Zusammenhang zwischen ihr zu geben scheint und einer Hexe, die vor vielen Jahren von den Dorfbewohnern grausam verbrannt wurde. Wie sich das jetzt dann irgendwie alles aufklärt und wie der Zusammenhang ist, das würde ich jetzt mal vorsichtig nicht spoilern. Sie lernt dann noch, das ist ja auf dem Cover, eine Figur kennen, auch ein netter Charakter, und zwar ist das einfach nur eine Haut. Auch ein sehr charmantes Detail. Diese Haut versteckt sie auch in ihrer Kommode, und das wird dann quasi ein Sidekick. Okay. Sie entdeckt auf jeden Fall, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Und es hat eigentlich einen ziemlich klassischen Aufbau. Dieser Trade Paperback, der bei Dark Horse rausgekommen ist, beinhaltet die ersten vier Ausgaben, Einzelausgaben, und hat einen ziemlich fiesen Cliffhanger. Und das ist halt auch das, wo ich bei mir selber noch sagen würde, okay, diese erste Aufgabe ist eine Ausgabe, dieses Trade Paperback ist ein guter Start und ich bin jetzt auch wirklich gehuckt. Also ich möchte wissen, wie es weitergeht. Bisher ist die Geschichte halt noch nicht besonders ungewöhnlich, aber es gibt einen wirklich spannenden, interessanten Cliffhanger, ohne den es jetzt fies wäre. Also der treibt mich schon sehr massiv zum Weiterlesen an. Also ich habe das Gefühl, die Geschichte hat mit dem ersten Trade Paperback erst angefangen. Es gab Leute, die hatten Schwierigkeiten damit, dass es einerseits so, ja, so weiche Linien sind mit dem Stil und dann andererseits halt so ein Horrorbuch ist. Ich habe damit keine Schwierigkeiten. Ich finde das im Gegenteil total schön. Finde ich, kann man machen. Und wenn ich Teenager wäre und noch wäre, hätte ich das sofort gelesen. Also, ich glaube, das kann Aber man jetzt nicht. versteckt sich auch nicht vor Farben. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt Nee, irgendwie. genau. Also, das ist jetzt wirklich so eine Ausnahmeszene, die, glaube ich, auch ein bisschen. Ich glaube, das geht. Das ist so, weil es eine Rückblende ist. Ansonsten ist es halt etwas monochromer, erdfarbener. Aber es sieht irgendwie aquarelliert aus, also sehr bewegt. Das finde ich super schön. Es ist also vielleicht was für Leute, die auf ein diverse Protagonisten stehen, auf ein also es ist quasi auch so ein bisschen Young Adult, aber es ist dabei eben auch echt richtig gruselig. Also als Sidekick eine abgezogene Haut zu haben, ist jetzt vielleicht nicht, es macht mich jetzt nicht sicher, ob ich sagen könnte, das kann man Teenagern empfehlen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist verstörend und charmant zugleich. Gibt's wie lange jetzt? Weil auf mich macht das Ding gerade eben so total den Eindruck, als ob das irgendwie so eine Rarität, es hat so einen Raritäten-Vibe irgendwie, so als ob das irgendwie schwierig zu kriegen wäre oder irgendwie noch nicht viel und. Nicht so sehr. Also es ist diese Ausgabe hier selber ist von 2015. Ich weiß, dass es die Serie schon vorher gab und eigentlich auch abgeschlossen sein sollte. Aber ich glaube, mit dem Erfolg haben sie sich jetzt daran gesetzt, da eine fortlaufende Serie draus zu machen. Das heißt, es gibt's bei Dark Horse, aber auch das, genau wie Hellcat, genau wie wahrscheinlich Bee and Puppycat, ist noch nicht in Deutschland erschienen. Das ist, glaube ich, leider eine traurige Note, die sich hier durchzieht durch den Podcast. Und ich werde demnächst auch wieder deutsche Sachen vorstellen oder aus anderen Ländern, aber jetzt haben sich zufällig auch so viele amerikanische Sachen ergeben. Ja gut, okay, dann sind es aber eher so Geheimtipps, mit denen man ja nochmal so mal hier so oder auch seinen Comichändler damit belästigen kann. Hier, Ja. nimm das mal mit rein oder Ja, auch mal so genau. ein Also, bisschen was Neues dann. genau. Also, Harrow County habe ich jetzt hierzulande noch nichts von gehört. Bei Hellcat gibt es halt, glaube ich, auch hier so ein paar Leute, die das spannend finden. Aber das ist ja auch eine Marvel-Figur. Also, hat es die vielleicht ein kleines bisschen leichter. Aber Harrow County ist halt ein totales Creator-owned Werk, wo ich auch nicht weiß, wird das vielleicht hier mal von Panini aufgegriffen? Also vielleicht nicht. Wahrscheinlich die meisten Comics nicht, die wir hier vorstellen, außer halt Red Queens, was jetzt, glaube ich, Du hast noch die kommt. Überleitung. Ja, du hast die Ja, Überleitung. ich hoffe, ich wollte das jetzt. Ich habe mir gedacht, das ist eine Überleitung. Aber jetzt klingt es wie so, als hätte ich dir die Überraschung weggenommen. Mist. Nein, nein. Ich bin ja schon eager to tell. Ich will ja schon die ganze Zeit eigentlich. Schon seit ich das Okay. gelesen habe, eigentlich schon den Leuten von Red Queens berichten. Es hat uns eine nette Freundin soweit. Ah, du hast sogar welche da. Red Geil. Queens, Du ja. hast sogar welche da. Auch die Artworks vorne sind so geil. Da komme ich nicht drauf klar. Die sind so gut. Wir haben uns die erste Volume gekauft. Ich zeig mal gerade Okay. eben die Red Queens in einer Großaufnahme. Das sind die Red Queens. Und das sind von links nach rechts die. Es ist so eine. Wie sagt man das am besten? Nicht Nekromantin, aber kommt aus einer Familie von Dark-anbetenden Ich glaube, Beschwörerinnen. Nekromant trifft schon Doch? ganz gut. Also sie bieten auf jeden Fall so ein Beschwörung. Tentakelvieh an, was natürlich so ein bisschen nach Cthulhu kommt. Dann haben wir Violet, das ist eine Zwergen, die gar nicht so klein aussieht, eine Zwergenkriegerin, die so einen leichten hipsteresk Schlag mitbekommen hat und weil die ganzen, und auch total aus dem Rahmen fällt, weil die Zwergenfrauen haben natürlich alle einen Bart und sie sagt, ach nee, ich bin cooler als ihr, ich rasiere mir den ab. Dann eine kleine Halblingsdame Betty, die sich quasi nur von Drogen und Süßigkeiten ernährt. Sie ist so Siehst du der, mal so auf Pilzen, oder? ja, genau, die immer, ja, sie ist halt so ein bisschen drauf, ist im weitesten Sinne eine Schurkin. Und dann haben wir noch Henna. Henna ist eine Zauberin, so kann man das, denke ich mal, sagen, die auch eher so eine Fuck-off-Mentalität wirklich hat. Und alle sind so ein bisschen nachempfunden. Das ist wie, als ob man so ein Dungeons and Dragons Comic Ja. lesen würde in Gone Bad. So. Also das ist eine Geschichte. Den Erstband, den wir jetzt gelesen haben, Volume 1, sind halt 5 Stück. Ist von Curtis J. Wiebe soweit rausgebracht worden unter dem, was war das nochmal für den Verlag? Das war Image, ne? Image war das? Ja, also Image war das, ja. Shadowline, das ist so ein Unterlabel von Image. Also ja. Und das ist wirklich, also das hat mich sofort gehuckt, das hat mich sofort von allem gehuckt, kann ich so sagen. Also vom, wie ich es vorne gesehen habe, das Cover spiegelt ein bisschen, das ist ja doof. Ja, aber man kennt sie. Vom Cover soweit sofort gehuckt, vom Zeichenstil, ich auch noch mal gerade ganz kurz, der sich auch ein bisschen noch im Laufe der Ausgaben wohl verändert. Da ist wohl auch was vorgefallen mit einem der Zeichner, dass er irgendwie in den Knast sollte, weil er Mist gemacht hat. Irgendwas hatte Genau, ich da also mitgenommen. das ist so ab Ausgabe, War ich das weiß nicht, ob fünf? es auf Ausgabe 5 oder doch erst später ist, 5 oder 8, irgendwie so, zeichnet, ja. genau, zeichnet Tess Fowler das. Und also es gab diesen Zeichnerwechsel, weil tatsächlich Rock Upchurch, oder Ja, wie heißt so der? heißt er. Der musste ins Gefängnis wegen, Häuslicher weil er seine Gewalt? Ehefrau, ver ja genau, häuslicher Gewalt, also gar nicht so toll. Und dann hat, ja, dann hat Tess Fowler das übernommen. Und es ist natürlich immer so, Leute kommen manchmal besser und schwieriger auf diesen Zeichnerwechsel klar. Und erstmal ist das vielleicht auch so, wenn man sich erstmal an diesen Zeichner gewöhnt hatte, das, gehen manche nicht mehr mit. Aber ich finde, Tess Fowler macht einen super Job. Und lustigerweise habe ich mit ihr angefangen zu lesen. Insofern Ah, ach habe ich da so. gar keine Hast du die erste Probleme. Ausgabe gerade noch mal in groß? Weil ich kann es bei mir jetzt nur so klein. Oder von den ersten fünf Ja, da. diese. Ach so, ja, das ist 11. Ich glaube, das ist der Anfang einer neuen. Eine neuen Story, also eines neuen Storybogens. Ich möchte aber gerne nochmal den Volume 1 lesen, weil ich glaube, man kommt da besser noch rein. Also es ist wirklich so ein Ding. Du hast halt diese 4 Frauen und die sind halt eine typische Dungeons and Dragons Abenteuertruppe, möchte man so sagen. Also man könnte sogar meinen, es ist so irgendwie so direkt da rausgezerrt und ein bisschen schmuddeliger gemacht. Und die haben halt alle Ja. ihren eigenen Kopf und lassen sich halt wirklich nichts geben. Und ihre Vergangenheit holt sie auch manchmal ein. Genau, das wird auch schon so ein bisschen angeteasert. Gerade jetzt mit zum Beispiel bei der Nekromantin, oder ist es denn wirklich? My parents worship a giant flying squid. Holidays get weird. Ja, doch irgendwie. Also es ist, da wird es halt schon angedeutet, dass da halt irgendwie was ist. Es spielt in der Stadt, bei den ersten 5 Ausgaben noch in der Stadt Palisade oder Palisade. Und ist alles eigentlich ist es so dieses typische, ah, die Helden ziehen raus und hauen irgendwelchen Viechern auf die Oma und es wird Ihr dann, kommt in eine Stadt. ja, Links von euch ein da ist Marktplatz. eine Taverne, wollt ihr rein? Genau. Ja. Und es ist halt einfach so geil. Also der Zeichenstil ist halt natürlich den ersten, ich kann nur die ersten 5 jetzt beurteilen, da finde ich es total geil. Ich habe in die späteren Ausgaben nur schon mal so reingelinst und fand es auch ganz gut noch. Die ersten fünf haben mich mehr abgeholt, aber das kann auch einfach sein, wenn ich jetzt, wenn man sich dran gewöhnt, so eine Gewöhnungssache ist ja bei zum Beispiel The Walking Dead auch so gewesen, dass sich das dann nach den ersten paar Ausgaben dann geändert hatte, soweit. Genau. Und man wächst da so rein und weiß das dann auch irgendwann zu wertschätzen. Und ja, es gibt da auch noch gar nicht so viele Ausgaben. Es ist seit September 2013 gibt es die Red Queens. Eine Serie ist auch geplant, also eine Animated Series habe ich rausgehört. War wohl so 2015, 2014 war es wohl so im Gespräch. Es dauert ja natürlich eine ganze Weile, bis das soweit in die Wege geleitet wird. Und ja, weiß nicht. Also Red Queens, das war die ganze Zeit, so wie das von der Geschichte geschrieben ist, total interessant. Man kennt, also ich lese auch nebenher die Baldur's Gate Comics zum Beispiel, werden mir netterweise übrigens vom Tony immer zur Verfügung gestellt. Finde ich sehr, sehr toll. Aber da ist zum Beispiel die Geschichte jetzt in den ersten drei Ausgaben, die ich bisher gelesen habe, noch nicht ganz so im Drive, obwohl ich die Welt da soweit kenne. Also es zieht noch nicht so ganz sehr. Bei Red Queens zieht es sofort. Also ich weiß Ja, und sofort, bam, ich habe Bock, das zu lesen. genau, ich habe halt auch so das Gefühl gehabt, man gewinnt diese Charaktere mit all ihren Schwächen auch lieb und man kann so richtig Spice Girls-mäßig sagen, Ja. das ist meine Lieblings-Red Queen, das ist deine. Und es hat natürlich auch ein bisschen Girl Power, also diesen Aspekt, dass man sagt so, wow, das sind jetzt alles Abenteuerinnen und die lassen sich echt nichts zeigen und yay, wir sind die Schwestern, die zusammenhalten. Es klingt jetzt wirklich alles eher wie Spice Girls. aber ich fand es halt auch wirklich humorvoll. Also ich fand so, es hat so diese emotionalen Momente und es hat aber auch richtig gute Gags. Ja, Also. das stimmt. Die Gags zünden einfach. Und ich finde auch, dieses Girlpower-Ding kommt gar nicht so im Vorschlaghammer. Also ich habe es als na Genau, natürlich ja. gegeben einfach so, dass das halt vier Frauen sind, die halt zusammen Monstern auf die Ome hauen. Und Genau, das. das wird jetzt überhaupt nicht so, wie soll man sagen, wie du schon sagst, mit dem Holzhammer, das ist halt so, das ist irgendwie eine Abenteuertruppe, die besteht aus diesen Mädels und Und sind auch die nicht teilen aus. vorbildlich. Die sind halt auch Genau, also wirklich die nicht haben totale vorbildlich. Schwächen. Die Genau. sind in der Stadt, haben so einen schlechten Ruf, soweit. Die anderen Abenteuertruppen machen sich mehr oder weniger so ein bisschen über die so ein bisschen lustig. Es gibt auch noch mehrere Abenteuertruppen, die mehr oder minder erfolgreich sind. Stimmt, die treffen auch aufeinander. Das ist auch ein Ja. schöner, das ist auch ein schöner Aspekt irgendwie. Und es ist auch so, wie du sagtest, diese Emotionalität, dass zwischendurch halt immer mal wieder kleine Momente reingestreut werden, wo du so merkst, ah, okay, die Person ist vielleicht gar nicht immer so happy, sondern hat schon auch ihr Päckchen mitzutragen. Das ist schon auch in einem schönen Pacing. Also Ja. absolute Kaufempfehlung. Ich möchte die anderen Volumes auch super schnell gerne haben. Ich Und auch. weiß auch wohl, dass es dazu, ich hatte mal so ein bisschen geguckt, es gibt da Pen and Paper Damen, die daraus sich Ach. was abgeleitet haben aus dem Dungeons and Dragons Universum. Die haben quasi das Regelwerk genommen, umgeschrieben und versuchen quasi einen eigenen Red Queens Aspekt da irgendwie mit in sowas reinzunehmen. Das bietet sich ja quasi an, also. Total. Total. Also mich würde es wundern, wenn daraus nicht noch irgendwie ganz große Sachen entstehen. Ja, Ganz, ganz große und Sachen. das ist, glaube ich, der einzige Comic heute, wie gesagt, den wir vorstellen, der auch auf Deutsch erscheinen, also von dem wir wissen zu diesem Zeitpunkt, dass er auf Deutsch erscheinen wird. Und zwar bei Dani Books, das ist ein kleinerer Verlag, der macht zum Beispiel auch Akte X Comics, bringt der raus. Und ich würde mir halt wünschen, dass das in Deutschland auch für den deutschen Verlag ein Publikum findet. Wie cool das wäre, wenn man Zeichner und Autoren daraus einladen könnte. Das Aber das ist wahrscheinlich zu teuer. Ist ja auch wieder ein Ein-Mann-Verlag. Der kann sich das, glaube ich, nicht so leisten. Aber ich freue mich auf jeden Fall da auch total und bin auch gespannt so auf die deutsche Variante. extrem. Also vor allen Dingen, das ist auch ein Bekanntheitsgrad. Es gibt ja immer so so Sachen, da möchte man so allen davon erzählen und dass es ein ganz großes Ding wird und dass das richtig erfolgreich wird. Und das wäre sowas, wenn ich was schenken wollen würde, irgendwie an Comics oder so, würde ich wahrscheinlich jetzt aktuell immer Red Queens wahrscheinlich verschenken. Immer erste Ja. Volume und hier, guck dir das an, wie geil das ist. Es passt ja auch total viel zu Leuten, also zu rollenspielaffinen Menschen und so ist es einfach ein perfektes Geschenk. Und ich habe jetzt auch letztens eine Folge von den Kollegen bei Casually Cast gehört. Die haben auch Red Queens besprochen. Die waren auch ziemlich begeistert. Also ich glaube, das war fast ein, also es war so ein Überraschungshit. Weil es erscheinen ja sehr, sehr viele Titel bei Image und bei Shadowline eben auch, aber Shadowline ist so ein Label, was von Jim Valentino, einem Image-Gründer, allein geführt wird. Und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht nicht sogar die erfolgreichste Reihe ist, die dort bei Shadowline erscheint. Könnte Müsste ich ich mir noch gut mal gucken. vorstellen. Könnte ich mir gut Ja. vorstellen, dass das das Ding ist. Ich zeig gerade noch mal eins von einem relativ am Ende noch mal, von dem ersten Volume noch mal. Könnte ich mir echt gut vorstellen, dass da was Größeres draus wird, dass das bleibt und auch vieles inspiriert. Und ich glaube, die haben ja auch, soweit es geht. Ist das eine monatliche Serie in Amerika? Weißt du das? Soll soweit ja, also es soll monatlich soweit erscheinen, wobei die sich trotzdem Pausen einräumen, so haben sie es bisher immer Ja, gesagt. weil ich lese immer den Twitter-Feed von der Zeichnerin und denke immer so, oh, und jetzt twittert sie hier vom Krankenhausbett aus, dass sie gerade zeichnet an der nächsten Ausgabe im Krankenhaus. Ich danach denke so, wow, also, ist das klingt nach viel Arbeit, eine monatliche Heftreihe zu machen für, Und in der ja, und Qualität, als ne? genau, und als einzelner Zeichner. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn die da nicht vielleicht auch Leute dazu holen würden. Denke ich Also, auch. wäre vielleicht sogar gesünder für alle. Also wäre schön, wenn das im deutschen Markt soweit auch nochmal ein letztes Zeichen auch im deutschen Markt sich soweit mit durchsetzen könnte. Das würde mich sehr, sehr erfreuen. Das Mich fände ich auch. toll. Ich muss jetzt eigentlich gleich mal irgendwo Comic den, kaufen. ja, den zweiten Volume kaufen, weil den habe ich, glaube ich, auch in einem so durchgelesen. Erst so von Ja, außen ich. angeguckt, so, sieht ja ganz interessant aus. Und wo ich dann angefangen hatte, war ich sehr, sehr schnell durch. Also das passiert mir sonst nur mit den Walking Dead-Dingern, dass ich dann wirklich das durchzerge, aber das hier ist auch wirklich hart Ja, dabei. genau wie du sagst, es liest sich gut durch. So, also man steckt in dieser Welt drin und man stolpert nicht, sondern man liest das einfach so weg. Und ich bin lustigerweise über die Zeichnerin drauf gekommen, deswegen habe ich ja erst so ab Heft 11. Aber ja, jetzt möchte ich natürlich gerne auch den Den Rest auch ersten noch haben. Volume. Ja. Er liest sich auch gut. Ach. Und hat auch den ersten Volume hat auch einen schönen Abschluss soweit. Da hat man auch, das Ah, ist auch so okay. das Ding, es wird was vorausgedeutet so, aber man hat einen schönen Abschluss, wenn man die ersten fünf, also das erste Volume hat soweit, dann hat man einen so einen Block und der legt schon mal einen guten Grundstein. Okay. Vielleicht können wir in die Shownotes packen, wann das auf Deutsch rauskommt. Ja, da Dann, kann ich ja nochmal nachgucken, genau. bevor die Leute irgendwie dann das Englische kaufen und das Deutsche keine Chance Ja, bekommt. gemischt ist No. doof, ne? Gemischt haben irgendwie ist dann immer Ja. so. Ja. Also ich sehe das nicht ganz so eng, aber ich weiß, dass ich da eher die Ausnahme bin. Nee, habe ich auch. Ich könnte das auch nicht. Ich habe das, also bei einem Rollenspielbuch habe ich das letztens, bei so einem Regelbuch habe ich das letztens schon so gehabt und dann denke ich mir so, das ist irgendwie, oder bei einem Brettspiel, bei dem Descent-Brettspiel habe ich das nämlich auch. Da habe ich dann das Zusatzpaket Terrors on the Das, Sea. ja, okay, bei. Dieses Kampagnen-Setting auf der See, das habe ich mir dann so geholt und dann dachte ich auch, Ach, das auf Englisch. in Deutsch kostet es dann eher so das Doppelt- und Dreifache von 70 Ach Euro. so, Ja, ja. verdammtes Descent. Das Ja. sitzt mir auch seit anderthalb Jahren dran. Aber wir werden die Kampagne noch zu Ende spielen. Wir sind Bestimmt, ja, in der bestimmt. zweiten Hälfte. Ja, läuft's. So, einen Auch hast du noch. sowas. Einen Ja. hast du noch? Genau, einen habe ich noch. Jetzt kommen wir wieder in den. Das ist diesmal ein schwereres Buch, deswegen muss ich das etwas. hier so rumpelmäßig hervorholen. Und zwar Seconds von Brian Lee O'Malley. Der heißt doch O'Malley, oder? Ja, Brian Lee O'Malley. Bekannt als Zeichner und Autor von Scott Pilgrim. Also es gab ja hier in Deutschland auch den Kinofilm, der grandios untergegangen ist. Echt? Ist das so krass untergegangen? Ja, total. Also sehr, sehr spektakulär. DVD-mäßig und Blu-ray-mäßig weiß ich nicht. Ich glaube, da lief es besser. Aber der lief, glaube ich, eine Woche oder so. Das war nicht so doll. Aber, also ich mochte Scott Pilgrim sehr. Und es gab davor ja auch schon andere Comics von ihm. Toll, Sarah. Jetzt habe ich den Namen des Comics vergessen. Ganz super. Fällt mir nicht ein. Egal. Also es gab davor schon einen Comic. Ich habe jetzt hier so geguckt, ob ich den so erspähe in meinem Regal, aber das ist hoffnungslos. Doch, da ist er ja. Lost at Sea. Ah, okay. Das hätte ich auch in Also. mein Regal gucken können, da hätte ich ihn auch noch gesehen. Ha! Ach so. Ja, wir haben den auch inzwischen. Aber So. in dem anderen japanischen Zimmer. Ah, okay. Naja. Verstehe, verstehe. Hinter dem Geisha-Zimmer, wo ihr die Massagen bekommt. Ja, also es gab davor auch noch einen Comic, einen kürzeren, der hieß Lost at Sea. Und es zieht sich durch all diese Comics, dass Brian Lee O'Malley eben nicht nur eine bestimmte Art Humor hat, die sich durch die Bücher zieht, sondern auch eine bestimmte Art Melancholie. Und so ist das auch bei Seconds. Man kann sehen, es ist echt relativ dick. Also der hat schon ein paar Jahre dran gesessen. Und es ist ganz erstaunlich. Ich mache das jetzt, ich zeige mal hier kurz was von den Oh, Seiten. schick. Ja, der Stil ist nah an Scott Pilgrim. Also es ist so eine kleine japanisch, also so dieser Mischstil von Lee O'Malley. Bisschen an Manga angelehnt, seinen eigenen Kram draus gemacht. Die Figuren sind etwas niedlicher. Sie sind nicht unbedingt super realistisch, sondern überzeichnet. Und es geht um die Hauptfigur ist eine junge Frau, auch wieder sowas mit 20erin, keine Ahnung, Katie, und sie ist eine Küchenchefin, die gerade versucht, ihr eigenes Restaurant aufzubauen. Mit einem Liebesleben, was mehr oder weniger ein bisschen chaotisch ist. Also ihr Ex-Freund taucht auf einmal wieder auf und sie versucht so ihr Leben in den Griff zu bekommen, aber irgendwie stolpert sie über verschiedene Hindernisse. Also mit dem Bau des Restaurants wird es irgendwie, verzögert sich etwas, dann taucht eben ihr Ex-Freund wieder auf und Gefühle in ihr kochen wieder auf. Dann gibt es eine Küchenhilfe, die ganz furchtbar sich die Hände verbrennt. Und auf einmal läuft halt alles scheiße. Und der Clou in der Geschichte ist, dass ein übernatürliches Element dazu kommt. Sie begegnet einer komischen Figur in ihrem Zimmer, die ihr magische Pilze überreicht, zusammen mit einer Anleitung. Wenn du einen Pilz isst, dann wird sich all und dein Fehler von heute auf dieses Papier schreibst, ähnlich wie so eine Rezeptanleitung, dann wird der Fehler ausgelöscht. Das probiert sie halt auch direkt mal aus. Ja, klar, was man, klar, Pilze essen und irgendwas aufschreiben und dann, klar. Genau, ich guck mal, ob ich diese Stelle hier so finde. Why not? Why not? Also, das ist diese komische Figur, die ist halt auch, das ist auch ein bisschen spooky. Trotz dieses total niedlichen Stils, da taucht halt dieses komische Mädchen auf, das irgendwie in ihrem Zimmer auf der Kommode sitzt und anfängt mit ihr zu sprechen. Und ja, sie nimmt dann eben diesen Pilz und korrigiert da direkt mal einen Fehler vom Vortag. Ich glaube, es ging um die Küchenhilfe und diesen Unfall, der da passiert ist oder so. Und am nächsten Tag wacht sie auf und es ist alles wieder gut. Und daraus entwickelt sich dann halt die gesamte Geschichte. Natürlich kann sie es nicht dabei belassen, denn sie findet auch eine Schublade voll mit Pilzen. Ja, und so entwickelt sich das halt. Also kann man ja selber mal drüber nachdenken, wenn man die Möglichkeit hatte, jeden Tag einen Fehler zu korrigieren. Und sie möchte eben nicht nur dann Fehler korrigieren, sie möchte eigentlich ein perfektes Leben. Aber das hat doch bestimmt einen Catch, oder? Das Ja, ist das doch hat einen Catch. bestimmt nicht Ja. so, also. Genau, da will ich nicht viel mehr zu sagen, aber es ist ja eigentlich auch logisch, weil sonst wäre es ja langweilig. Und bei diesem Catch oder am Ende merkt man eben doch, dass es wieder diese melancholische Note bekommt und dieses auch etwas düstere. Trotz dieses hyperniedlichen Stils ist das Thema schon ganz ernst und die Hauptfigur, genau wie bei Scott Pilgrim eigentlich auch, die ist nicht unbedingt jemand, mit dem man über alle Maßen sympathisiert. Also man sagt sich schon so, was macht die denn? Also ich habe auch sogar Reviews gelesen, wo die Leute sich aufgeregt haben. So, die ist so doof, die macht immer alles nur noch schlimmer und wie kann man so egoistisch sein? Und es geht natürlich nicht darum, dass du irgendwie mit jeder Hauptfigur eine Sympathie entwickelst, sondern eben Empathie. Und man kann total nachvollziehen, warum sie diese Versuchung hat, immer wieder ja diese Fehler zu korrigieren, den Mist, den sie selber gebaut hat. Und naja, es kommt halt zu einem düsteren, melancholischen, auch surrealen Ende und es ist gleichzeitig sehr, es ist düster, aber es ist gleichzeitig auch herzerwärmend und emotional. Und es ist natürlich kein Wunder, dass das in Deutschland nicht erscheint, denn es gibt keinerlei Anknüpfpunkt an irgendwas. Du kannst einfach nur sagen, das ist eine Geschichte, die existiert für sich. Es ist eine Geschichte von einer jungen Frau, die etwas über sich selbst lernt. Panini hat, soweit ich weiß, Nein gesagt zu der Veröffentlichung, weil, ja, also ich weiß nicht, wie Scott Pilgrim gelaufen ist, aber ich glaube nicht so gut. Ist halt Schade. schwierig gewesen, ja, also es war halt schwierig, es ist halt eben zu dem Kinostarttermin von Scott Pilgrim sind die Bände erschienen. Erstmal halt schwierig, weil der Film gefloppt ist, dann, weil viele Leute das schon auf Englisch hatten, dann wiederum ein Hardcover, was halt eigentlich dazu, also es ist als Hardcover rausgebracht worden und die Originalbände haben halt eher so eine Manga-Ästhetik. Naja, das ist halt leider nicht so gut gelaufen und dementsprechend haben sie bei Seconds, glaube ich, ganz abgesagt, weil sie halt gesagt haben, so ja, hier gibt's nicht mal einen Kinofilm, woran sollen wir das anknüpfen? Dabei ist es halt wirklich eine der schönsten Geschichten, die ich wirklich je gelesen habe. Die ist komplett rund. Es hat Figuren, mit denen du dich, also deren Dialoge du super gerne liest. Und du fieberst auch mit, wenn du halt siehst, so, oh nein, sie liest schon, sie nimmt schon wieder einen Pilz und das, ah, du siehst doch, dass alles nur noch schlimmer wird und wie wird sich denn jetzt die Realität auswirken? Ach, alles, alles geht kaputt. Also es ist wirklich total gekonnt, es ist grafisch sehr ansprechend für mich, wenn man halt irgendwie auf so einen verniedlichten Stil steht, dann gleichzeitig aber wirklich, wie gesagt, düster und ernst zu nehmen als Geschichte. Also es ist nicht so wie Bee and Puppycat, dass es halt nur so durchgedreht ist, was halt auch toll ist, sondern es ist halt wirklich, also es geht schon so auf Sinnsuche und so. Ja, und ich glaube, es wird, also ich sehe nicht, wo das in Deutschland erscheinen wird, weil dazu ist es vielleicht, ja, bietet es vielleicht wirklich leider zu wenig Anknüpfpunkte, die ja anscheinend existieren müssen, damit etwas hier erfolgreich wird. Wie viel kostet denn das Hardcover? Das ist eine gute Frage. Ich habe das jetzt so lang In meinem schon. Kopf kostet das jetzt 40 Dollar? $40.000. Weiß nicht. Es ist auch irgendwie bei einem relativ nicht so präsenten Verlag erschienen. Selfmade Hero. Das sagt mir jetzt erstmal nichts so als klassischen Comic-Verlag. Oh, ich habe übrigens, also Seconds, Graphic Novel, habe ich gerade eben Englisch verkauft, das böse Amazon schon für 18 gebundene Ausgabe. Ja, also 18 € finde ich absolut. Ah, ich habe jetzt ich habe jetzt wirklich da viel mehr, aber ich dachte jetzt, das wäre wesentlich teurer. Okay. Tja, keine Ahnung. Also, es ist schon sehr, sehr fett und dick und es riecht auch lustig. Das riecht lustig. Oh. Aber also man hat wirklich was von der Geschichte. Man sitzt auch länger dran und es ist so eine Freundin von mir meinte mal, es ist auch so ein perfekter theoretischer Kaminabend-Comic. Also Oh. ein Winterabend-Comic. Schnell noch raufen, bevor der Frühling anfängt. Vor allem dann im Bikini, dann das im Bikini und Comics am Strand geht ja gar nicht. Genau. Nein. Ich bin halt wirklich erstaunt davon, wie der jetzt darauf gekommen ist, ausgerechnet diese Geschichte zu erzählen, die halt total für sich steht und ja, eben nicht Anknüpfpunkte im Gaming-Bereich oder irgendwie was findet. Vielleicht war das halt auch Absicht nach Scott Pilgrim. So ein Das war. Herzensding machen. Ja, genau. Und natürlich hat man es da immer so ein bisschen schwerer dann, oder du wirst halt immer gemessen an dem erfolgreicheren Werk, das vorher da war. Aber also mir hat es super gut gefallen und ja, wird es halt leider auch nur wahrscheinlich auf Deutsch geben. Also Richtung Geheimtipp. Schon, weil man es In auch nicht dem, so also sieht. ich glaube, Brian Lee O'Malley mit Scott Pilgrim ist ja hier schon zumindest unter den Nerds ein bisschen bekannter, aber ich glaube, alles Die in weiteren allem. Sachen, ne? Die weiteren Sachen könnten da eventuell ein bisschen untergehen, oder? Ja, genau. Also fürchte ich halt auch. Ich kann das voll verstehen, wenn ein deutscher Verlag, selbst Panini, sagt, nee, das ist uns zu riskant, wenn hier schon Scott Pilgrim so abstürzt. Schade, schade, schade, schade. Verstehe ich immer gar nicht. Verstehe ich immer gar nicht, dass das dann so abstürzt, wobei das da ja eine Fanbase eigentlich für geben müsste. Komisch. Ja, man weiß halt nicht. Also ich kann diese Analyse natürlich nicht betreiben, aber bei Scott Pilgrim war halt so viele, gab es halt so viele Faktoren und einer war halt wirklich, viele Fans werden es schon auf Englisch haben. Ich habe es ja auch vorher auf Englisch gehabt und das hat, ich glaube, Ausgabe 1 hat über 250.000 Exemplare in den USA ja, verkauft. Und es gab diesen Film, es gab irgendwie ein kleines Retro-Spiel dazu. Und es ist halt schon, obwohl halt der Film im Kino, auch in den USA übrigens, gefloppt ist. Unverständlich, total. ja, ich mochte den auch sehr, aber es ist halt so, du siehst halt, der Film hat eine Fanbase. Also der ist so, auch wie es bei manchen Sachen passiert, eher dann über DVD und Blu-ray zum späten Tipp, also zum Geheimtipp geworden. So à la Donnie Darko dann in dem Moment. Genau. Ja gut, Das die haben ja stimmt. ultimativ viel Pech gehabt. Also da sehr viel mehr Pech geht ja dann auch nicht, warum dann ein Film floppen kann. War das, Oder? Was meinst du jetzt? Also ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Nee, ich weiß halt gar nicht mehr, das ist so lange her, dass der in Deutschland rauskam, Das aber im Kino habe ich den auch nicht gesehen. war wegen dem 11. September. Ach Weil die ja, Flugzeuge stimmt. rein ins und da zu Beginn stürzt ja auch ein Flugzeug ab und Ja, deswegen okay. lief der, Der. glaube ich, gar nicht. Oder lief so, dass keiner reinging. Ich bin mir nicht sicher. Aber dann war der auch schnell verschwunden und dann Ja, man bam. sagt ja auch, dass das so eine Meisterleistung des Cutters gewesen wäre und dass alle Filme danach vom selben Regisseur gar nicht mal mehr so gut waren. Und dass der Cutter diese Geschichte geschafft hat, gut rauszuarbeiten. Aber man weiß es nicht. So. Ah, müsste ich eigentlich. Wäre auch mal wieder ein Rerun fällig. Genau, ja, stimmt. Der kleine Filmtipp am Ende noch. ja, dann haben wir eigentlich, sind schon wieder Comics, wir haben eine Stunde 15 schon wieder erzählt. Deswegen mag ich hier mal wieder den Sack zumachen. Hier noch der Hinweis, das wird soweit jetzt so ein, ich sag jetzt dramatisch, ein Schlussstrich sein zwischen, also ein Schlussstrich für die erste Season, die wir hier dann so produziert haben, für Audio-, Video-Zuhörer, YouTube-Zugucker und Stream-Zuschauer. Und wir wollen dann mit einer zweiten Season dann so ein bisschen mehr auffahren, ein bisschen mehr technisch auffahren, das ganze Konzept ein bisschen verbessern. Also rundum mal so ein bisschen das Ganze anpacken und damit erstarkt zu einer Season 2 dann wieder bei euch auftauchen. Da müssen wir mal gucken, auch wann das ist. Aber wir haben In uns das uns schon, gehen. ja genau, in uns gehen, so ein bisschen konzeptionell vielleicht noch ein bisschen hier und da was ändern. Wir haben ja schon einige Sachen geschafft, wie zum Beispiel auch unsere Homepage, die wir jetzt auch haben, wo wir die Folgen soweit mit anbieten, auch als MP3. Ja, ach so, ja, talktalkfox.de sollte ich vielleicht auch sagen, ne? Das hilft unter Umständen. Stimmt, habe ich aber. Die offensichtlichen Sachen vergisst man Ne? immer. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne, jetzt heute ist es Sonntag, ist ein schöner Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag soweit und vielen Dank nochmal an Sarah, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Und danke, dass du auch Zeit hattest. ich habe immer Zeit. Immer Zeit. Und So ist das halt in Japan. ich wünschte, ich wäre in Japan. Oh. Aber da reicht das Geld noch nicht für. Dafür müssen wir noch mehr arbeiten. Gut, okay. Ja, ansonsten, wenn ihr übrigens noch einen Comic-Tipp habt oder so weiter, ich sehe auch gerade, es kam gerade was auch in unseren Kommentaren rein. Gerne soweit in die Comments oder uns soweit über unseren Twitter-Kanal @talktalkfox soweit schreibt. Da freuen wir uns ganz dolle drüber. Dann können wir unseren Horizont auch mal erweitern. Ich und Sarah und ich wünschen euch noch einen schönen Resttag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.